Okay, pass auf. Wie du weißt, bin ich gern mit dir zusammen und mit dir allein und in deiner Nähe. Ich gebe alles, um einfach bei dir zu sein. Ich mag dich sehr, ich hab dich gern und genau auch das weißt du. Genauso gut weißt du, da gehört eben mehr dazu. Ich bin lieb und nett, wenn ich will und super glücklich. Und doch dann bin ich traurig und ein beschissenes Mischstück. Wenn ich auch Bock drauf hab, bin ich komplex und zeig, was ich hab. Und gleichzeitig schüchtern und du prallst von mir ab. Ich hab grad gute Laune und im nächsten Moment hab ich miese. Ich lache momentan und lass gleich danach Tränen fließen. Und vielleicht habe ich sowieso nur gelacht, um nicht zu weinen. Denn wer will außerhalb seiner eigenen Welt schon einsam sein? Ich trage heute eine Maske und einen Panzer, um mich zu schützen, damit mich nichts verletzt, um nicht weinen zu müssen. Und morgen lege ich meine schützende Maske wieder dahin und bin verletzlicher denn je, bin verwundbar und sterb dahin. Ich habe gelernt zu kämpfen, zu fallen, um wieder aufzustehen, doch manchmal bleibe ich liegen, denn Aufstehen tut oft weh. Dann brauche ich Kraft, die mir fehlt, und ich sammle, um zu kämpfen. Ich lasse mich treiben, damit es mir leicht fällt, mein Leben selbst zu lenken. Ich gucke lieber nach vorn als nach hinten, doch manchmal fehlt mir die Kraft dazu und ich weiß nicht, woher ich sie nehmen soll. Ich bin dann schwächer als du und du müsstest mich tragen und schützend zur Seite stehen, doch kann und will ich meinen Weg einfach nicht mit dir gemeinsam gehen. Ich will vermissen, dass jemand da ist, der mich versteht, denn Sehnsüchte braucht man, um seinen Wege zu gehen, um alleine zu bestehen und ich weiß, wie das geht. Es sind jetzt 21 Jahre, die ich meinen Weg alleine gehe. Ich hatte nie die Unterstützung von euch, die ich brauchte, um zu siegen. Und jetzt braucht auch keiner mehr anfangen, mir die Unterstützung zu geben. Und was ich eigentlich sagen will, und genau das ist der Sinn, dass ich vielleicht einfach eine Nummer zu groß für dich bin. Doch hey, sei nicht traurig, denn wir bleiben einfach Freunde. Ich weiß, das ist nicht, was du willst und ich zerbreche deine Träume. Doch hergeben möchte ich dich garantiert auf keinen Fall. Und deswegen bleibt es, wie es ist und ich hoffe, dass du es schnallst. Wenn ich sag, dass ich dich mag, hey, dann meine ich das so, denn sagen ohne zu meinen, ist mir ehrlich gesagt zu doof. Deswegen höre gut zu und glaub, was ich jetzt sage. Heute sind schlechte und morgen dann auch wieder gute Tage. Also halt den Kopf hoch.